Es vergeht keine Sekunde, in der ich nicht irgendwie an dich denke. Ich will dein Gesicht sehen, deine Hände in meinen spüren, dein Körper an meinem. Aber ich weiß, dass das nie wieder sein wird. Du bist gegangen. Und ich kann dich nicht mehr zurückholen. Ich bewege mich, als wäre ich verdammt, stünde unter einem Fluch. Und ich habe das Gefühl, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Ich weiß nicht, warum ich das schreibe. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich weiß, dass ich dich nicht zurückholen kann.